mein Porsche-Motor in deinem Vorstadtwohnort. Es ist Kollege, ein Mann, ein Wort wie Hodor. Ich steh vor deinem Hoftor und tauch spontan auf zur Party mit ner Halbautomatik, als wär's ne Quattro Formaggi. Und da du nicht viele Optionen hast wie binäre Broker, entscheidest du dich aus dem Bauch raus zu fliehen wie Jona in der Bibel und Tora. Scary wie Poltergeist, richte Rapper hin, lass Henker morden wie Walter White. Ich fass dir kurz mein Jahresverdienst in ner Liste zusammen. 2 Millionen durch CDs, eine durch Gigs, Merch versandt. Plus 3,5 Millionen Cash mit nem Fitnessprogramm. Plus beim Poker Cash mit High Stakes wie ein Fischrestaurant. Bitch, das ist Superstar-Shit. Ich besuch ne Boutique und frag nach Versace. Wie Castro im Kuba-Konflikt. Groupies in Ritz und Interconti Presidential Suites. Alias Kollega Killer-Kombo wie Fatality. 1000 schwarze Rosen auf dem Weg. Für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel an der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv. 1000 schwarze Rosen auf dem Beet, für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel auf der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv. Weißer Rest am Dollarrand, Geigenkästen voller Guns. Bitch, die beiden Besten machen dein Geschäft zum Hologramm. Tommy Guns und Uzis, Jogginganzug Gucci. Mach Modelschlampen, Stalking, krank zum gottverdammten Groupie. Ich hab's gesagt, ich werde Rache nehmen. Ich hörte stark Gespräch und lass ne 10 den Dick tief in den Rachen nehmen. Dafür Cape in Schwarz, hustle jeden Tag. 20G ist Bubble Haze im Apothekenglas. Das ist ein Tempelritterpack für euch, ein endgültiger Cut. Ihr dürftet jetzt den Schotter geben wie ein Zentiliter Schnaps. Und wenn ich steh ich mit der Rifle vor dem Haus, mit der Selbstverständlichkeit, das trag ich Zeitung bei dir aus. Kohle im Tresor, Drogen im Labor, Kollege alias Killer-Kombi wie O.J. Simpsons Ford. Wollen Penner ohne Grips an unsere Führungsposten ran, werden Banger losgeschickt wie bei einem Pyroshop-Versand. 1000 schwarze Rosen auf dem Weg, für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel an der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv. 1000 schwarze Rosen auf dem Beet, für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel auf der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv. Unsere Konkurrenten imaginär. Ihr wollt ne Street-Atmosphäre, dann macht die Brieftaschen leer. Ich muss an Juweliere zahlen, wie bei Spielertransfers. Das sind doch Euro jetzt. Bitch, dann gib die Lilanen her. Ich seh niemanden mehr, außer die Crew-Piraten steigen. Wie beim Enter-Befehl im karibischen Meer. Limousinen sind schwer gepanzert wie ein Triceratopsaurier. Imperator-Aura, Diamond Chains sind Mineralstoffhaushalt. Im Inhalator sauer, wenn wir Leben ficken. Wir kommen mit Uzis ins Haus und die Fontäne spritzen. Wie beim Venenritzen auf deine Studio-Couch und du siehst Blut, schießt da raus, so wie bei Käsepizzen. Ab jetzt heißt es jeden wissen, und zwar ohne nen Grund, verdammt. Ich sprech Tacheles, wie Bewohner im Wunderland. Started from the bottom, yeah, jetzt sind wir Outer Space. Deutscher Rap besteht aus Counterfeits und Augenkrebs. 1000 schwarze Rosen auf dem Weg, für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel an der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv. 1000 schwarze Rosen auf dem Beet, für all die Toten auf dem Weg. Wenn du das königliche Siegel auf der Kutsche siehst, duck dich tief, denn die Bullets töten sukzessiv.